Das war der Bereich, wo du so belastend Gesellschaftsanalyse kannst als exemplarische Beispiele. Weil der eigentliche Punkt war diese Praktisierung der Wissenschaften. Und das ist eigentlich interessant, weil er, wie gesagt, weiter über Adorno hinausgeht. Und da sozusagen ist der Konflikt vorprogrammiert, gerade in den deutschen Hochschulen, wäre aber auch in den französischen Hochschulen nicht viel anders. Da werde ich erstmal mit ein paar einfachen Thesen anfangen. Es geht darum, dass die Politisierung diese Gleichung Wahrheit ins Gleiche für Wertbarkeit durchbrechen will. Das ist eine relativ einfache These und das wird im Moment auch wieder akuter. Also, ich würde jetzt gerade mit den Kollegen auf der aktuellen Hochschule für die Situation, die nimmt es einen extremen Umbruch. Verwertbarkeit ist wichtig und dahinter steckt so ein bisschen diese Wahrheitsgeschichte, die Objektivität. Und das im Moment jetzt ganz, ganz akut, das war vor 30 Jahren noch nicht ganz so. Ich habe es auch nicht verstanden, oder? Was ist denn der Russische? Wahrheitsgeschichte? Wahrheits- oder Wahrheit? Ja, Objektivitätsargumentation. Danke. Bewertbarkeit innerhalb Objektivität innerhalb die Wahrheit oder die einzige Wahrheit. Weil das, was darüber hinaus existiert, ist nicht mehr von Interesse. Und das wird im Moment gerade ganz extrem zugespitzt formuliert. Das war vor 30 Jahren nicht so krass. Weitere These ist die Politisierungs- These beinhaltet eine Praxis, eine politisierende Praxis, eine methodologische Praxis. Das war die Debatte Anfang der 70er, welche Methode wird verlangt? Der Methodenstreit in der Soziologie gerade in Frankfurt. Das war eine Debatte, die über Jahre geführt worden ist und die dann irgendwann so in den 70er keine Rolle mehr spielt. Weil es sehr zentral ist, welche Methode wird auch angewandt. Historisch, materialistisch, positivistisch und so weiter, aber nur so als ein Problem. Die Frage nach Annahme oder Verweigerung wird daran geprüft, ob die Emanzipation gefördert wird oder behindert wird. Das klingt sehr utopisch, wenn man das so gelesen hat. Praxis wird zur Erkenntnismethode und zur Methode der Selbsterkenntnis. Demokratisierung, Selbsttätigkeit, Emanzipation impliziert Kritik an Bestimmungen. Da kann sogar der Hinweis der BDI und der Bundesverband der Demokratie hat gemeint, Demokratie gefährdet das Leistungsprinzip. Die haben schon sehr früh, Anfang der 70er gesehen, das kann ein Problem geben. Aber so groß war das Problem eines nicht. Vielleicht Ausnahme der Uni Bremen. Die Uni Bremen hat bis 86 keine Förderung für DFW gekriegt. Dresden ist die Fördergesellschaft vom Staat. Das heißt, dann nicht 86 boykottiert, weil die dem zur Links war, so demokratisch sozusagen. Das ist eine kurze Episode. Die Sozialwissenschaften trennen die historisch gesellschaftlich vermittelten Beziehungen zwischen Personen, Methoden und Ordnungsgegenstände und der entsprechenden Form der Organisation zur Veränderung durch Theorie. Anleitung durch Theorie ist unerlässlich, weil sonst binde Aktionismus oder privatistische Aktivität wird. Das sind jetzt ein paar Kurzthesen. Politisierung der Wissenschaften, innerhalb der Kritik und Aufklärung ihrer Arbeitsteilung von Wissenschaft und Politik und deren kooperatives Prinzip der Aufrechterhaltung des Status quo. Ideologien existieren heute nicht mehr als explizierbare Bewusstseinsinhalte gesellschaftlicher Individuen, sondern als Reaktionsmuster, Abwehrverarbeitungsmechanismen, das heißt als jede zweite Natur, die den Individuen die Stärkung der Vorgeschichte der reduzierten Überleben, das reduzierte Überleben sichert. Nochmal anders formuliert, die Leute handeln nicht bewusst ideologisch, sondern das sind Reaktionsmuster, Abwehrstrategien, die als zweite Natur von Individuen auftauchen, die sozusagen das Überleben sichern. Das Problem, so diese Bewusstmachen deutlich zu machen. Andere Lebenskonzeptionen, wenn die gefolgt werden, bestimmte Leute zu vermitteln, weil die sozusagen schon verinnerlicht sind. Das sind psychologische Prozesse, die aber von ideologischen, von Ideologien, von wirklichen Ideologien entstanden sind. Wissenschaftskritik ist Kritik an Organisationsformen des Wissenschaftsprozesses, insbesondere Sozialwissenschaften, aus undogmatischen, antiautoritären Substanz des historischen Materialismus.